Good morning, we are back, Daniel und Reinhard. Guten Morgen, wir sind zurück, Daniel und Reinhard. So, let's continue in John chapter 14 in the Passion. Machen wir weiter mit Johannes 14 in der Passion-Übersetzung. Verse 18, I promise that I will never leave you helpless or abandon you as orphans. Vers 18, ich verspreche, dass ich euch niemals hilflos zurücklassen oder als Waisen aussetzen werde. Hang on, Jesus. Moment mal, Jesus. You just told us that we must not let our hearts be troubled because you're actually leaving us. Du hast uns gerade gesagt, dass unsere Herzen nicht erschrecken dürfen, weil du uns tatsächlich verlässt. And you told us that we can by no means go where you are going. Und dass wir auf keinen Fall dorthin gehen können, wo du hingehst. And now you're telling us that you're not going to abandon us? Und jetzt sagst du uns, dass du uns nicht im Stich lassen wirst? That you're going to come back? Dass du zurückkommen wirst? But you said you're going to prepare a place. It's going to be a while before you come back. Aber du hast gesagt, dass du uns einen Platz vorbereitest und es noch eine Weile dauern wird, bis du zurückkommst. Jesus will come back. Schau, Jesus wird zurückkommen. You know, the Bible interpreters and the Bible teachers, they have argued about what Jesus meant here. Die Bibelausleger und Bibellehrer haben sich darüber gestritten, was Jesus hier gemeint hat. Some say that what Jesus meant is what he was talking about his second coming. Einige sagen, dass Jesus über sein zweites Kommen gesprochen hat. But others say, no, that's not true. Aber andere sagen, nein, das ist nicht wahr. He was saying that he will go to heaven with his own blood to see the new covenant and then he will come back. Er sagte, dass er mit seinem eigenen Blut in den Himmel gehen wird, um den neuen Bund zu besiegeln und dann zurückkommen wird. You know, as far as I'm concerned, weißt du, was mich betrifft? Could Jesus not have said two things with one statement? Könnte Jesus nicht zwei Dinge in einer Aussage gesagt haben? Look, he did say, I will come back to you. Er hat gesagt, ich werde zu euch zurückkommen. Soon I will leave this world and they will see me no longer, but you will see me, because I will live again and you will come alive too. Bald werde ich diese Welt verlassen und sie werden mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen, denn ich werde wieder leben und auch ihr werdet lebendig werden. You see, when Jesus was in the grave for 3 days and 3 nights, als Jesus für 3 Tage und 3 Nächte im Grab war, he had left them. Hatte er sie verlassen. He went to Hades. Er ging in den Hades. He went to heaven with his blood. Er ging in den Himmel mit seinem Blut. But then he did come back again too and walked with them for another time over a month. Aber dann kam er wieder zurück, um mit ihnen für mehr als einen Monat zusammen zu sein. So you can choose to make up your mind what you think what Jesus said. Du kannst dich entscheiden, das zu glauben, was Jesus gesagt hat. Because there are arguments on both sides. Denn es gibt auf beiden Seiten Argumente. But look, there are things that are much more important. Aber schau, es gibt viel wichtigere Dinge. And the important thing is that neither are we helpless nor are we abandoned like orphans. Wichtig ist, dass wir weder hilflos noch wie Waisen im Stich gelassen werden. That's the much more important thing. Das ist viel wichtiger. Do you know, because helper is the word that Jesus used for the Holy Spirit. And here says we won't be helpless. Helfer ist das Wort, das Jesus für den Heiligen Geist verwendet. Wir werden nicht hilflos sein. Do you know, I'll give you a key here that can be life-changing for you. Ich gebe dir hier einen Schlüssel, der dein Leben verändern kann. So many people feel so helpless when they're in difficult situations. So viele Menschen fühlen sich so hilflos, wenn sie in schwierigen Situationen sind. They say, Jesus said he will not leave me helpless, but I feel so helpless. Sie sagen, Jesus sagte, dass er mich nicht hilflos lassen wird, aber ich fühle mich so hilflos. Because we have not learned to trust the helper. Denn wir haben nicht gelernt, dem Helfer zu vertrauen. Isn't it true that we have been taught by circumstances and by the world around us to be strong? Ist es nicht wahr, dass wir durch die Umstände und die Welt um uns herum dazu gebracht wurden, stark zu sein? We've been taught that we have to be able to make everything happen that we want to happen. Uns wurde gelehrt, dass wir alles möglich machen müssen, was wir wollen. So we've been trained always to be on top of circumstances. Wir sind darauf trainiert worden, immer den Überblick zu behalten. Boys don't cry. Jungs weinen nicht. Boys are strong. Jungs sind stark. You can do whatever you set your mind to. Du kannst alles tun, was du dir vornimmst. And then one day we realize, oh my God, I'm in a situation where I'm stuck. Und eines Tages realisieren wir, oh mein Gott, ich stecke in einer Situation fest. And we're trying so hard to be strong and we realize that we are not. Wir versuchen so sehr stark zu sein und dann realisieren wir, dass wir es nicht sind. Listen, my friend, the people who are the strongest are the people who've learned to be helpless and depend on the helper. Hör zu, mein Freund, die Menschen, die am stärksten sind, sind die Menschen, die gelernt haben, hilflos zu sein und vom Helfer abhängig zu sein. You know, I like to combine two statements together, one from John 15 and one from Philippians 4. Ich kombiniere gerne zwei Aussagen miteinander, eine aus Johannes 15 und die andere aus Philipper 4. In John 15, Jesus said, without me you can do nothing. In Johannes 15 sagte Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. But when we go to Philippians 4, Paul says, I can do everything through him. Wenn wir zu Philipper 4 gehen, sagt Paulus, alles vermag ich durch ihn. So look, if I come to the end of myself, hey, I can do nothing by myself. Wenn ich mit mir selbst am Ende bin, hey, ich kann nichts aus eigener Kraft tun. And don't make this a frustration, but a matter of faith. Und das nicht aus Frustration, sondern aus dem Glauben heraus. Saying, Jesus, in my helplessness, you are my helper, Holy Spirit. Dann sage ich Jesus, in meiner Hilflosigkeit bist du mein Beistand, Heiliger Geist. That's why now I can conquer everything. Deshalb kann ich jetzt alles überwinden. You know, and then Jesus says that never will be abandoned as orphans. Dann sagt Jesus, ich werde euch nie als Waisen aussetzen. This is such an amazing, beautiful promise. Dies ist so ein unglaubliches, wunderschönes Versprechen. You know, it's so sad that many of us live like we are orphans. Es ist so traurig, dass viele von uns leben, als wären wir Waisen. We don't feel loved, we don't feel accepted. Wir fühlen uns nicht geliebt, wir fühlen uns nicht angenommen. We walk through hard times and we are confused because we think we are all alone. Wir gehen durch schwere Zeiten und sind verwirrt, weil wir denken, dass wir ganz allein sind. Now what we do is we try to find all of our help from other human beings, which is very dangerous. Nun versuchen wir, die Hilfe von anderen Menschen zu bekommen, was sehr gefährlich ist. So what we need to do when we are in times where we feel helpless and we feel left alone? Was müssen wir in schwierigen Zeiten tun, wenn wir uns hilflos und verlassen fühlen? Quickly cling to the promise that we are not orphans. Wir müssen uns schnell an das Versprechen klammern, dass wir keine Waisen sind. We are loved, we are accepted, the Spirit of God lives in us and He is with us. Wir sind geliebt, wir sind angenommen, der Geist Gottes wohnt in uns und er ist mit uns. So always cling to Jesus. Klammere dich also immer an Jesus. He's not left you. Er hat dich nicht verlassen. Because the Holy Spirit is now in you. Denn der Heilige Geist ist nun in dir. And he's coming back too. Und er kommt auch zurück. So while he did leave you, he did not leave you. Obwohl er dich verlassen hat, hat er dich nicht verlassen. Because he said, I'm leaving, but right now I'm sending him who represents me in you. Denn er hat gesagt, ich gehe weg, aber ich schicke euch jetzt denjenigen, der mich in euch repräsentieren wird. So while he's seated at the right hand of heaven, he lives in your heart by faith. Während er zur rechten Seite im Himmel sitzt, lebt er durch den Glauben in deinem Herzen. Bible says, Jesus lives in our hearts through faith. Die Bibel sagt, Jesus lebt durch Glauben in unseren Herzen. Always remember. Erinnere dich immer daran. He's closer than you realize. Er ist näher, als du es realisierst. See you tomorrow. Bis morgen.